Wer ist frei? Der ist allein ein freier Mann, und seiner sei gedacht, der sich selbst verdienen kann, die Freiheit in der Schlacht, der mit der eigenen Klinge sie holt herbei, der Mann ist's, den ich singe, der Mann ist frei. O wehe, wer dem Franken traut und ihn zu froh begrüßt, er bringt uns immer unsere Braut, wenn er sie satt geküsst. Noch gibt's in unseren Reihen Pulver und Blei, drum lasst uns selber freien, so sind wir frei. Die Freiheit wohnt am Don und bellt, sie trinkt aus unserem Rhein, die Freiheit schläft im Wüstenzelt und glänzt im Sternenschein. Doch muss man um sie werben, wo's immer sei, doch muss man für sie sterben, dann ist man frei. Noch hat der Deutsche eine Hand und eine starke Wehr, gibt keinen Schritt vom Vaterland selbst für die Freiheit her. Und die mit uns erheben solch Feldgeschrei, die sollen alle leben, denn sie sind frei. Viel tausend Funken, eine Glut, viel Herzen und ein Schlag, so harren wir gar wohlgemut bis an den jüngsten Tag. Die Einheit muss verschlingen die böse Zwei, dann soll es donnernd klingen, Deutschland ist frei. Georg Herwegh.